Deutschlandfunk Kultur Lesart. Der chinesische Science-Fiction-Roman Die drei Sonnen von Cixin Liu hat so prominente Fans wie Barack Obama und Mark Zuckerberg. Das Buch ist Teil einer ungeheuer erfolgreichen Trilogie, von der in China fast 10 Millionen Exemplare verkauft wurden. Und bald soll daraus eine Serie entstehen, deren Produktionskosten mit 1 Milliarde Dollar veranschlagt sind. Was an den drei Sonnen so fesselnd ist, das zeigt aber auch die Hörspielversion, findet Georg Gruber. Dieses Hörspiel zieht einen von Anfang an in seinen Bann. Es beginnt zur Zeit der Kulturrevolution in China in den 60er Jahren. Kommen wir nun zum letzten Punkt unserer heutigen Tagesordnung. Der Physikprofessor Ye Chitai weigerte sich bislang, seine Schandtaten zuzugeben, Selbstmord zu begehen oder empfindungslos zu werden. Ich fordere nun Ye Chitai auf, die Bühne zu betreten. All dies im Publikum Ye Wenjie. Sie muss mit ansehen, wie ihr Vater gedemütigt und erschlagen wird, weil er seinen wissenschaftlichen Prinzipien treu bleibt. Ye Wenjies Blick war starr auf den Leib ihres totgeschlagenen Vaters gerichtet. Und die Gedanken, die sie nicht aussprechen konnte, lösten sich in ihrem Blut auf und pulsierten durch ihren Körper. Welche Folgen dieser grausame Tod haben wird, erschließt sich erst rückblickend im Verlauf der folgenden 5 Stunden. Als Astrophysikerin wird Ye Wenjie Teil einer streng geheimen Mission, die Kontakt zu Außerirdischen aufnehmen soll. China, 2006. Ja, bitte. Wang Miao war sehr erstaunt über die 4, die ihn da aufsuchten. 2 Polizisten und 2 Armeeoffiziere. Einen Trupp bewaffnet. Der Nanowissenschaftler Wang Miao ist eine weitere zentrale Person in dieser Geschichte. Er wird um Hilfe gebeten, weil eine Reihe renommierter Wissenschaftler Selbstmord beging. Zuerst sträubt er sich, macht sich dann doch auf die Suche nach den Gründen und taucht dabei auch in ein Virtual Reality Game ein. Kann hier jeder dehydrieren? Natürlich, ja, jeder. Ansonsten könnte man in einem chaotischen Zeitalter nicht überleben. Science-Fiction gemischt mit Fantasy und chinesischer Geschichte. Beim Hören begibt man sich auf eine rätselhafte Reise. Es klingt fast wie ein psychedelischer Trip. Wie alles miteinander zusammenhängt, wird erst später klar. Die erste Antwort auf eine außerirdische Intelligenz, die die Menschheit auf den Weg ins All sendete, war eine Bitte. Kommt her. Ich helfe euch dabei, unsere Welt zu erobern. Unsere Zivilisation ist nicht mehr in der Lage, ihre Probleme selbst zu lösen. Sie braucht euer Eingreifen und eure Stärke. Die angerufenen Trisolarier wollen allerdings nicht als Freunde und Helfer kommen. Wir werden uns nicht übermäßig in das Leben der Terrestrischen einmischen. Sie können genauso weiterleben wie vorher. So als gäbe es Trisolaris gar nicht. Nur eines wird für immer verboten sein. Fortpflanzung. Science Fiction erlebt derzeit in China einen Boom und ist dabei alles andere als sozialistische Erbauungsliteratur. In Die drei Sonnen ist immerhin die Geschichte Chinas, die Kulturrevolution, Ausgangspunkt für den möglichen Untergang der Erde. Dass die Menschheit die Probleme der Welt nicht bewältigen kann, ist als Zivilisationskritik international anschlussfähig. Für dieses wirklich traumhaft klingende Hörspiel sind all diese Überlegungen letztlich zweitrangig. Das Erlebnis zählt. Eintauchen in einen bunten Kosmos aus Raum und Zeit, aus verschiedensten Sounds und Klängen, die extra für dieses Hörspiel komponiert wurden. Auch die Schauspieler sind gut besetzt. Und so kann man sich dem Sog dieser vielschichtigen Erzählung kaum entziehen. Dann versank am westlichen Horizont die Abendsonne im Wolkenmeer. Es sah aus, als würde sie schmelzen. Ihr Blut floss über die Wolken, den Himmel entlang und färbte die ganze Welt tiefrot. Das ist der Sonnenuntergang der Menschheit. Georg Gruber empfiehlt das Hörspiel Die drei Sonnen, das bei Random House Audio erschienen ist. 5 CDs kosten 19,99 €.